was mir heute Nacht passiert ist. Eine kleine Frau sah ich heute Nacht, eine kleine Frau hat mit mir gelacht, einer kleinen Frau lag ich zu Füßen. Ach, ich bin verhext, ach, ich bin verliebt, und die Liebe wächst, und ich bin betrübt, weil ich etwas beichten muss der Süßen. Und ich sag es ihr, wenn heiß meine Tränen fließen. Ich hab kein Auto, ich hab kein Rittergut, das Einzige, was ich hab dich lieb. Ich bin kein Rothschild, bin nicht vom blauen Blut, das Einzige, was ich bin dir gut. Ich kann nicht Englisch, auch Boxen kann ich nicht. Das Einzige, was ich kann nicht leben ohne dich. Ich hab kein Auto, ich hab kein Rittergut. Das Einzige, was ich hab dich lieb. Hat man wenig Geld, hat man wenig Glück, wenn man auch gefällt auf den ersten Blick. Später wird's eine Frage der Finanzen. Denn Madame hat gern Kleider aus Paris, Frühling in Luzern, Sport in Saint-Maurice und in Baden-Baden geht sie tanzen. Ja, da sag ich mir, was will da der kleine Hansen? Ich hab kein Auto, ich hab kein Rittergut, das Einzige, was ich hab dich lieb. Ich bin kein Rothschild, bin nicht vom blauen Blut, das Einzige, was ich bin dir gut. Ich kann nicht Englisch, auch Boxen kann ich nicht. Das Einzige, was ich kann nicht leben ohne dich. Ich hab kein Auto, na und ich hab auch kein Rittergut. Das Einzige, was ich hab dich lieb. Ich hab kein Auto und auch kein Dei-Dei-Dei. Das Einzige, was ich hab. Ich bin kein Rothschild und nicht vom blauen Blut, das Einzige, was ich bin. Ich kann nicht Englisch, auch Boxen kann ich nicht. Das Einzige, was ich kann nicht leben ohne dich. Ich hab kein Auto, ich hab kein Rittergut.